Wir bleiben beim Thema. Die Angreifer? Immer enger wird der Ring von Soldaten der Volksarmee und serbischen Freischörlern, gleich ob es sich um Vukovar, Vinkovci oder das ostslawonische Regionalzentrum Osijek handelt. Und obwohl eindeutig ist, wer diese Großoffensive mit frischen Truppen aus Belgrad gestartet hat, behaupten Armeesprecher, die Volksarmee werde, beispielsweise in Vinkovci, von kroatischen Kräften angegriffen. Andererseits gibt ein Armee-Statement bekannt, der kroatische Ort Mirkovci sei in den Händen der Volksarmee, nachdem starke kroatische Kräfte zerstreut worden seien. Noch melden die kroatischen Medien erbitterten Widerstand ihrer Landsleute von der slawonischen Front. Doch die Volksarmee verfügt mit Panzern, schwerer Artillerie und Kampfflugzeugen über ein Waffenarsenal, dem Kroatien nichts Gleichwertiges entgegenzusetzen vermag. Wie schon in den Vortagen leugnet die Volksarmee Luftangriffe auf die Zivilbevölkerung. Doch in einem Städtchen 80 Kilometer südlich von Rijeka kamen zwei Zivilisten, darunter ein Kind, nach dem Abwurf von Splitterbomben ums Leben. In der Gemeinde gäbe es nicht einmal kroatische Einheiten, erklären die Medien in Zagreb. Um dem Töten ein Ende zu bereiten, hatte Kroatiens Präsident Tudjman am Vorabend dem jugoslawischen Verteidigungsminister Kadijević ein Angebot unterbreitet. Die blockierten Kasernen werden wieder mit Wasser und Strom versorgt, die Belagerung abgebrochen, wenn die Volksarmee nur ihre Großoffensive beendet. Die Antwort hat lange auf sich warten lassen und ist von drohendem Unterton. Kadijević hat das Angebot nicht nur abgelehnt und eine einseitige Feuerpause Kroatiens als ersten Schritt verlangt, er hat auch Strafmaßnahmen in Aussicht gestellt. Bedrohlich hört sich für die Kroaten zudem eine Erklärung des selbsternannten Präsidenten einer Serbenregion Slawoniens an. Goran Adzic strich heraus, wo wir unsere Westgrenze ziehen, hängt davon ab, wie stark wir sind. Zitat Ende. Während der jugoslawische Verteidigungsminister Kroatien vorwirft, den Waffenstillstand von Igalo in Montenegro verletzt zu haben, handelt es sich nach Auffassung von Staatsoberhaupt Stipe Mesic bei den Generälen um Putschisten. Der Vorsitzende des kollektiven Staatspräsidiums hat die Generäle mit Deserteuren verglichen, die aus dem System abgesprungen sind. Mesic rief die Soldaten dazu auf, der Generalität den Gehorsam zu verweigern und sich auf die Seite des Volkes zu stellen. Der verzweifelte Appell vom späten gestrigen Abend hat allerdings soweit erkennbar keine Wirkung gehabt. Weder an der slawonischen Front noch in Dalmatien. Dort gingen die Angriffe der Volksarmee auf die Hafenstädte Zadar, Šibenik und Split weiter. Vor allem die Raketen, die Kriegsschiffe abfeuern, verursachen große Schäden. Die Blockade der kroatischen Seehäfen dauert an. Erstmals wurden heute auch Verluste in der Hafenstadt Trogir bekannt. Bedrohlich zugespitzt hat sich die Lage in Bosnien-Herzegowina, das sich weit zwischen serbisches und kroatisches Territorium hineinschiebt. Die Territorialverteidigung wird mobilisiert, schätzungsweise 150.000 Mann. Vergeblich hatte die Führung in Sarajevo dagegen protestiert, dass ihr Territorium gleichermaßen als Aufmarsch wie Transitgebiet durch die Volksarmee missbraucht werde. Nach letzten Meldungen versuchen aufgebrachte Bosniaken, zwei Armeekonvois zu blockieren. Von bosnischem Gebiet war zudem wiederholt auf kroatische Stellungen jenseits der Grenze geschossen worden.